Lockdown runtergezählt und hallo zur ersten Q&A, muss man sagen, hier auf YouTube, Periscope und Facebook. Drei Plattformen bediene ich heute. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Internetleitung das jetzt schafft. Möglicherweise bricht gerade das komplette Internet hier bei mir zu Hause zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsstet ihr mich jetzt sehen und hören können. Kurz was zum Ablauf. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Ich möchte am liebsten mit euch so ein bisschen über die UFC reden, über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Natürlich, wenn jetzt nicht unbedingt so ein riesen Presse ansteht, wie wir den jetzt erlebt haben, spreche ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit euch über Fightcards, die entweder noch stattfinden oder schon stattfanden. Aber hauptsächlich möchte ich in diesen Q&As, das klingt auch so, als ob jetzt hier hunderte Leute warten würden und mir unbedingt Fragen stellen würden, so ist es ja jetzt auch nicht. Aber ich möchte trotzdem mit diesen Q&As einfach mehr oder weniger so eine Art News-Update geben und bin, wie gesagt, auch auf eure Meinung gespannt. Mir ist schon klar, dass das jetzt hier nicht irgendwie von 500, 600 Leuten angeschaut wird oder so. Dennoch habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht, warum nicht mehr den Hauptaugenmerk auf MMA-Radio richten, sondern jetzt mehr auf mich persönlich. Das hat folgenden Grund. Ich liebe es zu podcasten mit Jojo, mit André Peschke, auch mit Peter und auch in diesem MMA-Radio-Umfeld. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist allerdings so, dass es zeitlich wirklich schwierig ist, immer wieder Termine mit den diversen Jungs zu finden. Das macht mir eigentlich nichts aus, ja, also ich bin da bereit, mich auf wirklich krasse Termine einzulassen, so wie mit dem Peschke von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens, alles kein Problem, obwohl ich am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehen muss, aber ich möchte eben sehr gerne mit ihm über die UFC reden und das ist auch der Grund gewesen, warum ich dann eben solche etwas spektakulären Termine, sage ich mal, in Anspruch genommen habe. In Zukunft habe ich mir gedacht, macht es für mich aber mehr Sinn, mich wirklich rein auf Twitter zu konzentrieren. Sprich, ich lese den ganzen Tag UFC News, sage ich jetzt mal. Gerüchte, ich krieg irgendwie mit der und der Kämpfer soll da und da kämpfen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach Bock, das so ein bisschen in die Welt hinaus zu posaunen. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn du das unter dem Twitter-Handle MMA Radio machst, findet es eigentlich nicht so viel Beachtung. Das merke ich auch bei anderen Twitter-Accounts, die praktisch versuchen, als ich sage jetzt mal, als Organisation was zu twittern, das findet weniger Beachtung. In dieser MMA-UFC-Welt ist es, glaube ich, sinnvoller, mit einem richtigen Namen sich da zu präsentieren, sprich mit meinem Namen, Ricky, MMA, deswegen dieser Account, da twitter ich nur über die UFC und ich behaupte jetzt mal, wenn ihr in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich MMA-UFC-Fan seid, müsst ihr meinem Twitter-Account folgen. Denn ich mache jetzt hier auch gar nicht auf Understatement oder so. Nirgendwo habe ich diese News, die ich in den letzten Tagen gepostet habe, vorher im deutschsprachigen Raum gelesen. Manchmal sogar würde ich sagen, dass ich europaweit einer der ersten war, die über diverse Sachen getwittert haben. Bestes Beispiel, Conor McGregor gegen Eddie Alvarez, ja, das habe ich hier in Europa wirklich als Erster gepostet. Jedenfalls habe ich es nirgendwo vorher gesehen. Und deswegen gebt mir da den Follow oder den Like oder was auch immer. Guckt einfach vorbei auf Twitter @RickyMMA und folgt mir da. Ich habe auch auf Facebook MMA Radio umbenannt. Ich habe es jetzt @RickyMMA genannt, denn darum soll es für mich in den nächsten Monaten gehen. Dann bin ich schon gleich bei diesem, in Anführungsstrichen, Plan, von dem ich gesprochen habe. Ich möchte ganz gerne, dass ich Ende des Jahres, ja, auf Twitter so um die 150 Leute erreiche. Das ist mein Ziel, ja. Also sonst, sage ich ganz ehrlich, lohnt sich der Aufwand wiederum nicht. Ich meine, ich liebe diesen Sport, aber fast alle, die hier zuschauen oder zuhören, lieben diesen Sport. Und von daher glaube ich einfach, dass wenn man sich da in dieses Getümmel stürzen möchte und irgendwie eine Rolle mitspielen möchte hier in Deutschland, braucht man eine gewisse Reichweite. Erreicht man die nicht, ist man vielleicht nicht der richtige Mann und muss sich da ein anderes Hobby suchen, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, das ist so mein Ziel. Ende des Jahres will ich 150 Follower haben, die mich regelmäßig lesen. Ich hoffe, dass wir diese Q&A-Geschichte vorantreiben und auch da dann wirklich wöchentlich eine halbe oder dreiviertel Stunde miteinander, sage ich jetzt mal, reden können. Natürlich will ich weiterhin die Countdown-Shows machen und die Instant-Reaction-Videos. MMA-Radio möchte ich fortführen, gar keine Frage, ja. Es kann aber sein, dass ich das eben dann in diesem Ricky-Podcast einbettet. Sprich, dann kommt der Peschke mal vorbei und wir sprechen 3 Stunden lang in diesem Ricky-Podcast, zum Beispiel über die UFC, aber natürlich auch gerne über Computerspiele und so. Also das ist eigentlich so die Richtung, in die ich gehen möchte. Ihr könnt mich dabei natürlich unterstützen, wie gesagt, indem ihr mir folgt und indem ihr mir natürlich auch Feedback sendet. Also das ist immer das A und das O. Wenn ihr auf Twitter was lest, was euch gefällt, liked es, retweetet es. Wenn ich Q&As mache oder auch danach, könnt ihr die Videos gerne kommentieren und natürlich auch weiter verschicken. Das ist letzten Endes die einzige Möglichkeit für mich, so ein bisschen Beachtung in dieser UFC, in dieser deutschen UFC-Welt zu finden. Das ist nochmal eine gesonderte Bubble für sich. Also das ist nicht wie in den USA, dass es halt so diese große MMA-Bubble gibt oder große UFC-Bubble. Nee, in Deutschland, das ist nochmal ein gesonderter Haufen. Ja, das ist schwer, da reinzukommen. Das sind alles so ein bisschen auch Geisteskranke. Aber da passe ich eigentlich ganz gut hin. Von daher ist das sozusagen mein Disclaimer, bevor ich jetzt die erste halbe Stunde beginnen möchte. So, solltet ihr dazu noch Fragen haben, dann könnt ihr mir die jederzeit stellen. Ich bediene jetzt, wie gesagt, gerade alle 3 Plattformen, Facebook, Periscope und YouTube. Momentan sieht es so aus, dass Facebook als erstes rausfliegt, denn da guckt wirklich keine alte Sau zu. Also von daher, ich bin MMA-Boxer. Das muss man, wurde gerade auf Periscope oder die Frage gestellt, ob ich MMA-Boxer bin. Es ist so, ich bin MMA-Boxer. Also von daher, also ich kann auch eine Rolle rückwärts gar nicht gut, muss ich dazu sagen. Von daher, das kann man ja schon mal an dieser Stelle dann auch raushauen. So, jetzt geht's aber zu dem, oder jetzt geht's los, mit dem ich, über das ich eigentlich reden wollte, natürlich über die UFC 205 Pressekonferenz-Geschichte. Und das war natürlich ein Riesen-Event, gar keine Frage, hat, denke ich mal, allen Spaß gemacht, die zugeguckt haben. Und ich möchte aber, bevor ich auf Conor McGregor und so zu sprechen komme, erstmal kurz auf die Jose Aldo-Nummer eingehen. Also kurz nachdem bekannt wurde, dass Conor McGregor auf Eddie Alvarez treffen wird, hat ja Jose Aldo bekannt gegeben, dass er gerne aus seinem UFC-Vertrag raus möchte und den ganzen Sport nicht mehr ernst nehmen kann. Das wäre ein Zirkus und ihm wurde versprochen, dass er als nächstes um den Titel kämpfen kann, entweder gegen Conor McGregor oder gegen Max Holloway, aber das hat die UFC ihm jetzt praktisch nicht ermöglicht, weil man hat ja gesagt, Conor McGregor behält erstmal den Featherweight-Titel. Dann hieß es, ja gut, nachdem er den Kampf gegen Eddie Alvarez bestritten hat und wenn er den gewinnt, dann muss er sich entscheiden, welchen Titel er in Zukunft verteidigt. Das alles hat Jose Aldo ziemlich angepisst und hat dann auch Konsequenzen gezogen und eben publik gemacht, dass er sozusagen aufhören möchte mit MMA. Erinnert alles so ein bisschen an Tito Ortiz und ich finde es persönlich ein klein wenig albern, diese Reaktion von Jose Aldo. Denn ich verstehe, was ihn erzürnt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Er ist jahrelang unbesiegt, ja, und verliert dann in 13 Sekunden, kommt dann zurück mit einem wirklich starken Kampf gegen Eddie Alvarez, macht sich dann Hoffnungen, dass er entweder eben gegen Max Holloway oder Conor McGregor dann um den echten Titel antreten kann. Diese Interimstitelgeschichte ist jetzt ist er eben mehr lächerlich, also kann man ja nicht ernst nehmen, diesen Titel. Und dann sieht er praktisch diesen Traum vor Augen zerplatzen. Und ich muss mir dann so die Frage stellen, ob Jose Aldo sich selber mal hinterfragt hat, ob er bislang immer richtig reagiert hat, wenn es darum ging, der UFC, ich sag mal, nicht unbedingt entgegenzukommen, aber als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner zu entgegenzustehen. Und da muss ich sagen, nee, da mache ich schon einige Fragezeichen dahinter. Das fängt natürlich da an, dass Jose Aldo wirklich viele Kämpfe schon absagen musste wegen Verletzungen. Das wird er sich nicht selber ausgesucht haben. Das ist einfach so. Und dann kommt natürlich noch so ein bisschen dazu, dass es ja die Möglichkeit für Jose Aldo gab, im März, als Rafael dos Anjos ausgefallen ist, gegen Conor McGregor zu kämpfen. Damals hat er dann gesagt, er kann nicht, er sei verletzt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern er da wirklich verletzt war oder ob er einfach noch nicht bereit war zu kämpfen. Da gibt es einige Spekulationen. Heute hat mir der Jojo, glaube ich, geschrieben, der war wirklich verletzt, der konnte nicht antreten. Aber es ist immer schwer abzuschätzen von außen, ob es jetzt wirklich so war, dass ein Kämpfer verletzt war oder ob es nur einfach als Grund vorschiebt, weil er noch nicht bei 100% ist. Mit Sicherheit war es für Jose Aldo nicht unklug, eine längere Pause einzulegen nach so einem schweren Knockout, ja, den er damals erlitten hat. Dennoch, er hat die Möglichkeit gehabt, sich diesen Überraschungssieg oder diese Überraschungsniederlage aus seiner Sicht schnell wieder auszumerzen und hat diese Chance eben nicht beim Schopfe gepackt. Und sowas merkt sich die UFC. Und natürlich wissen sie auch, dass Jose Aldo nicht mehr jahrelang weiterkämpfen wird. Und deswegen werden die aus meiner Sicht völlig zu Recht sich eben für die Variante entschieden haben, Conor jetzt um den Titel gegen Eddie Alvarez antreten zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, eben zwei Gürtel gleichzeitig zu halten. Ich denke, das kann jeder verstehen. Da geht es um so viel Kohle und Conor McGregor ist einfach, also sowas gab es in diesem Sport noch nie. Es gab noch nie jemanden, der so viel Geld generiert hat wie Conor McGregor. Und Dana White wäre einer der schlechtesten Promoter, wenn er das nicht ausnutzen würde. Deswegen verstehe ich das, dass er sagt, fuck Jose Aldo, unter Umständen ist der in 2 Jahren eh fertig und wird nicht mehr kämpfen. Und nur damit der Vogel, der uns so oft hängen lassen hat, jetzt hier irgendwie zufrieden ist, ja nur deshalb sollen wir jetzt diese Möglichkeit, nicht nur eine Menge Geld zu verdienen, sondern auch die UFC, MMA, auf das nächste Level zu heben zu können. Nur deswegen sollen wir diese Chance jetzt nicht beim Schopfe packen. Also von daher, wie gesagt, mein Verständnis, dass die UFC sagt, Jose Aldo sollte erstmal die Füße stillhalten, mehr oder weniger. Und ich glaube auch, dass Jose Aldo ein bisschen zockt. Also ich glaube nicht, dass er wirklich bereit ist, so wie er es angekündigt hat, vor Gericht zu gehen. Oder vielleicht macht das auch möglicherweise, aber ich glaube dennoch, er zockt hier ein bisschen. Er möchte zum einen ein bisschen Kohle, vielleicht sagt die UFC, hier, pass auf für deinen nächsten Kampf, mach mal einen neuen Deal oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Das glaube ich, denn Jose Aldo weiß natürlich auch, welchen Wert er hat für die UFC. In Brasilien fehlt der UFC der große Star. Ja, Anderson Silva ist so gut wie durch, Vitor Belfort, das Ding ist durch, die Nogueira-Brüder sind weg. Jetzt hat man zwar noch so ein bisschen Cyborg, aber Jose Aldo ist eine wichtige Nummer in Brasilien. Nicht nur für die Fans, sondern auch für Fernsehstationen und Werbepartner. Und die UFC hat sowieso das Problem, dass in Brasilien der Markt so ein bisschen, ja, zumindest mal stagniert da alles. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch berücksichtigt, ja, seitens der UFC und sich schon versucht, mit Jose Aldo irgendwie zu einigen. Vielleicht sagen sie ihm auch, pass auf, der legt den Gürtel eh ab, ja, nach diesem Kampf. Denn da gibt's ja auch noch die ominöse Ankündigung, die Conor McGregor nach UFC 205 machen wird. Dazu komme ich nachher noch. Von daher halt mal die Füße still, du kämpfst als nächstes um den Titel. Ja. Möglicherweise bei UFC 206 in Toronto oder dann bei 207 Ende des Jahres. Kann auch sein, dass die UFC sowas macht. Aber im Prinzip glaube ich, dass Jose Aldo wirklich so ein bisschen versucht zu zocken und das Beste aus der Situation für sich selber rauszuschlagen. So, die erste Frage kommt übrigens von Facebook, das ist ja der Wahnsinn. Der Hadi schreibt, denkst du, dass Conor eventuell gegen Nate Diaz um den Lightweight-Titel kämpfen wird, falls er gegen Alvarez gewinnen sollte? Also aus meiner Sicht macht es nur Sinn. Sollte Conor McGregor als nächstes tatsächlich den Lightweight-Titel gewinnen, bin ich der Meinung, ist das der Kampf, der auf der Hand liegt. Conor McGregor gegen Nate Diaz. Was natürlich nicht passieren sollte, ist, dass Nate Diaz vorher gegen jemand anders antritt und möglicherweise verliert. Und was natürlich auch nicht passieren darf, ist, dass Conor McGregor, ich sag mal, sich verletzt oder eine Auszeit jetzt nehmen will, denn da bin ich jetzt wieder bei diesem Statement, dass er nach UFC 205 eine Ankündigung zu machen hat. Ich bin gespannt, was das letzten Endes sein wird. Ja, also es gibt viele Gerüchte, die einen sprechen davon, dass er in den Ruhestand treten wird, das glaube ich nicht, also Retirement schließe ich komplett aus. Dann gibt es immer wieder das Gerücht, dass er möglicherweise ja heiraten wird, aber denke ich mir auch, was ist denn das für eine große Ankündigung, da mache ich doch jetzt hier nicht so einen August, nach UFC 205 erzähle ich euch was ganz Spannendes. Dann gibt es immer wieder die Geschichte, dass er unter Umständen gegen Floyd Money Mayweather einen Kampf bestreiten könnte. Ich halte es nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass er irgendwie so einen komischen Stunt plant, aber eher auch nicht. Ich kann mir denken, dass Conor McGregor vielleicht irgendwas mit Hollywood am Laufen hat, dass er sagt, ich muss jetzt eine Pause einlegen, ich drehe einen Film oder zwei und werde jetzt für ein Jahr pausieren oder so. Denn man darf nicht vergessen, Conor McGregor hat in den letzten Jahren extrem viele Kämpfe für die UFC bestritten und ich vermute einfach, dass das der Grund ist oder dass das die große Ankündigung ist, die er machen möchte. Und dann sind wir eben bei dem Punkt, wenn dann der Nate Diaz-Kampf kommen soll, ist schwierig. Also nehmen wir mal an, Conor McGregor sagt nach 205, ich mache jetzt erstmal anderthalb, zwei Jahre eine Pause. Ich weiß nicht, ob zum einen Nate Diaz dann noch kämpft und ob zum anderen bis dahin dieser Hype noch aufrecht erhalten wurde. Schwer zu sagen. Wir müssen mal auf die Ankündigung warten. Oder die Ankündigung abwarten nach 205, dann kann man da, denke ich mal, ein bisschen konkreter sagen, ob Nate Diaz gegen Conor McGregor um den Lightweight-Titel, was weiß ich, 2017 theoretisch denkbar wäre. So, dann gucken wir mal hier bei YouTube. Der Holger, der schreibt Folgendes. Genial, jetzt stelle ich hier eine ewig ausformulierte Frage und dann sagt man, hoppla, der Text ist zu lang. Ja, Holger, das ist so. Du musst den Text einigermaßen lesbar halten. Fast so unverschämt wie Run Fighting, das stimmt. Aber wenigstens läuft mein Livestream. Also von daher habe ich schon hier mehr abgeliefert, als Run Fighting jemals abliefern wird. Dann bekomme ich hier Grüße aus Wien. Grüße zurück. Ich guck mal auf Twitter, denn da gab es im Laufe des Tages sage und schreibe 2-3 Fragen. Da könnt ihr mir natürlich im Vorfeld auch immer wieder irgendwie fragen oder fragen klingt immer so, als wüsste ich alles. Es geht mir mehr darum, so ja, Themenanregungen zu geben. Und natürlich, wenn die als Frage formuliert sind, ist es einfacher, darauf zu reagieren. Aber es geht einfach so ein bisschen um die Dinge, die eben in den letzten Tagen passiert sind. Und wie gesagt, wenn ihr dazu eine Frage habt oder eure Meinung irgendwie irgendwohin posten wollt, dann könnt ihr das auch auf Twitter machen, @RickyMMA. Und ich verspreche euch, die nächsten Q&As, die werden auch ein bisschen professioneller, möchte ich sagen, rüberkommen. Es ist heute einfach ein bisschen chaotisch hier bei mir, weil ich das noch nie gemacht habe, mit 3 Livestreams hier gleichzeitig irgendwie versuchen, was Cooles auf die Beine zu stellen. Zum anderen geht mir so viel im Kopf rum, was ich sagen will, dass ich eigentlich am liebsten gleich platzen würde, damit alles mit einmal rausplatzt. Wirklich, so ist es. Der Mieper hat mir eine Frage geschickt und fragt Folgendes. Was sagst du dazu, dass die Card für UFC 205 auf einmal so explodiert ist? Gab es Anzeichen oder warst du auch so überrascht? Nee, es gab absolut Anzeichen dafür. Also ich bin relativ fest davon ausgegangen, dass Conor McGregor auf jeden Fall auf dieser Card stehen wird, entweder gegen Jose Aldo oder gegen Eddie Alvarez. Das ganze Gelaber mit Nurmagomedov hätte schon einen Vertrag unterschrieben, Alvarez hat aber da irgendwie eine Zeit verpasst oder so, da habe ich einen Fakt drauf gegeben, das habe ich denen nicht abgenommen. Und ich habe ja auch eben auf meinem Twitter-Account @RickyMMA immer wieder gepostet, dass dieser Kampf weiterhin hinter den Kulissen verhandelt wird. Und ich wusste auch, dass Chris Weidman sich mit Dana White und auch mit Lorenzo Fertitta trifft. Mit Lorenzo Fertitta hat er sich deswegen getroffen, weil er zudem einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat, also der gute Chris Weidman. Und er wollte einfach nochmal mit Lorenzo sprechen. Und vielleicht hat das dann auch nochmal einen Ausschlag gegeben, dass er sich dazu entschieden hat, vielleicht nicht mit dem perfekten Deal aus seiner Sicht, aber auf dieser New York Card zu stehen. Also für ihn persönlich ist das, denke ich mal, auch so wichtig, in New York zu kämpfen für Chris Weidman, dass vielleicht Lorenzo Fertitta da mit seiner besonnenen Art nochmal dazu beigetragen hat, dass Chris Weidman, ja, ich sag mal, sich auf was eingelassen hat, dass er so nicht sonst angenommen hätte, wenn die Card nicht in New York stattfinden würde. Ich spreche da konkret, weil ich jetzt so ein bisschen rumlamentiere davon, aber das ist wirklich nur ein Gerücht, dass man eigentlich nur von so Internet so Vögeln wie mir hört. Und zwar heißt es, dass Whiteman von der UFC zugesichert haben wollte, dass er, sollte er Romero besiegen, er als nächstes den Titelkampf bekommt gegen Michael Bisping, sollte er den Kampf gewinnen. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen weiter verfolgt und gelesen, dass es sogar so weit ging, dass Whiteman gefordert hat, dass wenn Bisping den Titel verliert gegen Dan Henderson und er wirklich zurücktritt, dann wollte Whiteman wohl, dass sein Kampf gegen Yoel Romero gleichzeitig ein Titelkampf wird. Weil, ja, wenn Dan Henderson zurücktritt und hätte Bisping besiegt, dann wäre der Titel ja verkannt. Und es gab oder gibt die Gerüchte, dass das der Grund war, warum Chris Whiteman nicht unterschreiben wollte. Er wollte auch noch ein bisschen mehr Kohle, weil er eben viel Geld durch diesen Reebok-Deal verliert. Ja, viele Sponsoren sind abgesprungen und so. Aber hauptsächlich ging es ihm wirklich darum, schnell wieder einen Titelkampf zu bekommen. Aber diese Information ist mit Vorsicht zu genießen. Und auch der Rest, der jetzt noch dann zustande kam, gut, Michael Johnson gegen Nurmagomedov, das ist ein cooler Kampf, aber für mich ist das jetzt kein... Das ist nicht der Hammer an sich. Ja, für mich persönlich ist Chris Whiteman ein absoluter Hammer. Für alle, die es nicht wissen, ich bin ein großer Chris Whiteman-Fan. Ich freue mich sehr, dass er auf dieser Karte steht. Und natürlich Conor McGregor gegen Eddie Alvarez ist halt großartig. Der Rest, tolle Kämpfe, aber ist jetzt nicht irgendwie, ja, weiß nicht, das ist jetzt nicht der feuchte Traum eines jeden UFC-Fans. Ja, da werden mir jetzt viele widersprechen, aber... Wenn UFC 205 ohne Conor McGregor gegen Eddie Alvarez dastehen würde, würden eine Menge Leute sagen, oh, das ist aber ein bisschen schwach für so eine Madison Square Garden Card. Also ich bin sehr zufrieden mit der Card, versteht mich da nicht falsch, aber die Hauptattraktion ist einfach Conor McGregor. Ja, also von daher, dass er da kämpfen wird, war, wie gesagt, mir relativ klar. Und ich freue mich, dass er dabei ist, gar keine Frage. Hier werde ich gerade gefragt, ob ich mitbekommen habe, dass Brian Ortega für ein Jahr weg ist, beziehungsweise es hat sich verletzt, das habe ich mitbekommen, war ja auch sehr traurig drüber. Auch Brian Ortega ist ja einer meiner Lieblingskämpfer und der hat ja auch einen Kampf, hat der nicht für Mexico City oder so einen Kampf gehabt gegen Hakran Diaz oder so. Also da habe ich mich auch sehr geärgert, dass Brian Ortega sich wieder verletzt hat und wieder lange ausfallen wird. Schade. Wirst du in Zukunft alle Cards gucken, trotz Probleme mit dem Stream? Oh, das ist eine gute Frage, Martin. ich habe nämlich jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Ich habe ja immer wieder im Podcast gesagt, kündigt eure Run Fighting Black Passes. Und ich habe das jetzt gemacht. Mir ist es egal, ich gucke dann halt eben diese europäischen Cards nicht, also jedenfalls nicht die Main Card. Das ist mir wirklich jetzt scheißegal. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Dreck da von Run Fighting. Ich werde weiterhin die Pay-Per-Views über Run Fighting gucken, weil die sind halt einfach zu gut, um sie nicht zu gucken. Aber die ganze Black Pass-Geschichte für 4 Euro im Monat, da so ein bisschen fuck, nee, das ist mir zu doof. Und wie gesagt, ich lege das auch jedem nahe, wirklich zu kündigen. Das ist die einzige Art und Weise, wie man praktisch seinen Unmut äußern kann. Und vielleicht verliert dann Run Fighting bzw. Sat1 ProSieben irgendwann das Interesse und geben das ganze Ding auf. Und dann greift jemand auf, der damit wirklich mal was anfangen kann. Ich habe es ja schon 100-mal gesagt, mir ist es auch scheißegal, ob es irgendwo in Deutschland zu sehen ist. Hauptsache, es funktioniert auf meinem Fight Pass und der Rest ist für den Arsch eigentlich. Also von daher werde ich nicht alle Cards gucken. Jedenfalls nicht die in Deutschland nur über Black Pass zu sehen sind. Die werde ich auslassen. Was haben wir denn hier noch? Oh, jetzt kommen wir hier ein paar Sachen. Die UFC wirft Johnson dem Khabib zum Fraß vor. Ist das der richtige Schritt für Johnson? Ich finde, es ist für beide Kämpfer der richtige Schritt. Zum einen ist Michael Johnson endlich mal ein sehr, sehr guter Striker. Und das fehlt so ein bisschen im Kampfrekord von Khabib Nurmagomedov. Er hat wirklich gute Leute bekämpft, ja, oder gegen gute Leute gekämpft. Aber gegen so einen extrem schnellen Striker wie gegen Michael Johnson hat er bislang noch nicht gekämpft. Und das interessiert mich jetzt schon sehr, wie Nurmagomedov sich da aus der Affäre ziehen wird. Ich sehe es so wie du. Nurmagomedov ist der klare Favorit in diesem Kampf, aber diese Komponente, extrem schneller Striker, haben wir so noch nicht gesehen und das macht es für mich zu einem hochinteressanten Kampf. Ich finde den Schritt absolut richtig für Johnson. Er kann eigentlich nur gewinnen. Ja. Er weiß, wenn er diesen Kampf gegen Nurmagomedov gewinnen würde, ist ja direkt als Titelherausforderer im Gespräch. Gar keine Frage. Natürlich werden da Rafael dos Anjos und Tony Ferguson noch die Hand heben und werden sagen, ja, also wir sehen das anders. Aber ich bin der Meinung, es ist für beide Kämpfer der richtige Kampf zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Nurmagomedov, ich kann es verstehen, dass er sehr enttäuscht darüber ist, dass er nicht den Titelkampf bekommen hat. Wobei ich einer derjenigen bin, die sagen, er war lange, lange Zeit verletzt und hatte dann einen Kampf gegen einen schwachen Gegner. Aus meiner Sicht fehlt da noch so ein bisschen, ja, um wirklich der ganz klare Nummer 1 Herausforderer zu sein. Für mich wäre natürlich der Traumkampf gewesen, Tony Ferguson gegen Nurmagomedov. Die UFC hat den deswegen nicht gemacht, um sich die Nurmagomedov, die Alvarez-Geschichte offen zu halten. Kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist eigentlich so der Kampf, den ich gern gesehen hätte, denn aus meiner Sicht sind Nurmagomedov und Tony Ferguson ungefähr auf der gleichen Ebene. Und ich hätte kein Problem damit, wenn Nurmagomedov den Titelkampf bekommen hätte. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Tony Ferguson den Titelkampf bekommen hätte. Dadurch, dass jetzt aber Conor McGregor mit ins Spiel kommt und sich die Frage überhaupt nicht stellt, ob irgendjemand anders den Titelkampf bekommt, ja, finde ich die Variante jetzt nicht allzu doof seitens der UFC. Ja. Also ich befürworte das und ich rechne, um das noch zu sagen, Michael Johnson da auch durchaus eine Chance aus. Es wird mit Sicherheit nicht einfach und der klare Favorit, um das nochmal klar zu machen, ist Khabib Nurmagomedov, aber man soll diese extreme Schnelligkeit von Michael Johnson nicht unterschätzen. Das ist, was Striking angeht, ist er, glaube ich, gehört er wirklich zu den Top 3, wenn nicht sogar zu den Top 2 schnellsten Strikern in dieser Division. Gar keine Frage. Was haben wir noch? Was für eine Art Kämpfer ist Alvarez, also seine Stärken, seine Schwächen? Alvarez ist eigentlich ein relativ kompletter Kämpfer, kann man sagen. Er ist eigentlich auf jedem Gebiet gut. Ja, er ist tough, obwohl, okay, komme ich gleich dazu. Er ist tough, er hat gutes Wrestling, kann halt gut grinden, gutes Striking. Natürlich jetzt mit Mark Henry, einen der Top-Striking-Coaches, die du im MMA bekommen kannst. Ich mache ein kleines Fragezeichen bei seinem Jiu-Jitsu, aber ich würde auch nicht sagen, dass er da schlecht ist. Ja, das möchte ich auch nicht sagen. Also, ich glaube, seine größte Stärke ist wahrscheinlich wirklich, dass er so tough ist und dass er immer wieder Wege findet, wirklich extreme Schlachten für sich in seine Richtung zu lenken, so muss man sagen. Also das war immer sein Markenzeichen bei Bellator. Eddie Alvarez stand immer für die extremsten Schlachten und am Ende war er der Sieger, oder nicht immer, aber oft. Und in der UFC habe ich das Gefühl, hat er die richtigen Rückschlüsse aus seinem ersten Kampf gezogen, als er gegen Donald Cerrone verloren hat. Er stellt sich mehr auf seine Gegner ein, er sucht die Schwachstellen, die seine Gegner haben und versucht dann einfach wirklich da so lange drin rumzuwühlen, bis er eben dann eine Decision für sich rausschlagen kann oder im Falle von Rafael dos Anjos, bis er dann seinen Gegner K.O. schlagen kann. Er ist ein extrem gefährlicher Gegner für Conor McGregor, aber gleichzeitig auch für Conor McGregor der leicht möglichste Gegner, ja, von den dreien, die, sag ich jetzt mal, so als mögliche Titelträger gehandelt werden, sprich Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov und Eddie Alvarez. Da würde ich sagen, für Conor McGregor ist Eddie Alvarez der leichteste Gegner von den dreien, die ich gerade aufgezählt habe. Was nicht bedeutet, dass Nurmagomedov und Tony Ferguson besser sind als Eddie Alvarez. Aber nur so vom Matchup glaube ich, dass für McGregor Alvarez der leichteste Gegner ist. Wie gesagt, von diesen Reihen, die ich genannt habe. Aber es wird trotzdem schwer für McGregor. Ich tippe auch auf Eddie Alvarez. Stand heute, ich muss mal gucken, wie sich das alles noch so entwickelt. Oh, auf Facebook ist jetzt langsam auch mal was los. Hallo Ronny, hallo Jens. Ich muss mal gucken, wie sich das jetzt alles in den nächsten Tagen so entwickelt, denn man muss im Hinterkopf behalten, dass Conor McGregor definitiv was am Fuß hat. Ja, es ist keine schwere Verletzung, es ist eben die Verletzung aus dem Diaz-Kampf, aber man muss das Ganze beobachten. Wenn er überpaced jetzt beim Training, kann es gut sein, dass ihm diese Verletzung Probleme bereitet. Und ja, dass das nicht förderlich ist für einen Titelkampf, brauche ich euch nicht zu erklären. Und ich glaube auch, dass Eddie Alvarez mit seinem ekligen Kampfstil, den er zeigen kann, Conor McGregor große Probleme bereiten könnte. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt mal die nächsten Tage so und Wochen abwarten, was man so mitbekommt aus den diversen Trainingscamps, wie sich die Jungs vorbereiten und dann kann ich mir da noch eher eine Meinung bilden. Aber Stand heute ist mein Favorit für den Kampf Eddie Alvarez. So, Holger schreibt, warum gibt sich Nurmagomedov überhaupt mit einem Kampf zufrieden, der nicht um den Titel ist und wahrscheinlich nicht mal auf der Maincard sein wird? Ich glaube, dass Nurmagomedov, also es war ja so, dass Dana White oder die UFC Nurmagomedov gesagt hat, pass auf, halt dich fit, falls jemand ausfällt, Alvarez oder McGregor, bist du im Spiel. Und dann hat ja Nurmagomedov gesagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte auf dieser Card stehen. Und Michael Johnson hat ihn ja dann herausgefordert und das war dann der Grund, warum man eben diesen Kampf kurzfristig noch gebuckt hat. Eigentlich sollten zwei andere Kämpfer auf dieser Card den 13. Kampf bestreiten. Das hat man jetzt aber gecancelt. Und ich bin gespannt, ja, ob die UFC das wahr machen würde. Sollte sich wirklich Alvarez oder McGregor verletzen, dass man dann Nurmagomedov trotzdem noch mit ins Boot holt sozusagen und dann eben Nurmagomedov den verletzten Kämpfer ersetzen lässt. Also das bin ich mal, das wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Wie gesagt, warum nimmt er diesen Kampf an? Ja, also es ist halt für ihn eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Er muss natürlich auch irgendwie Kohle reinbringen. Er hat lange Zeit nicht gekämpft, hat dann dieses Jahr nur einmal gekämpft. Jetzt kämpfen Alvarez gegen McGregor zusammen. Wer weiß, wie beide Kämpfer danach aus dem Kampf rauskommen. Vielleicht muss er dann nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr warten. Und von daher macht es natürlich schon Sinn. Es ist für ihn kein leichter Kampf. Ja. Also er geht hier nicht irgendwie auf Nummer sicher und kämpft gegen Fallobst. Aber ja, es ist halt Khabib Nurmagomedov. Der hat gegen einen Bären gewrestelt. Natürlich nimmt er einen Kampf gegen Michael Johnson an. Gar keine Frage. Also, ich weiß schon, was du meinst. Man könnte auch sagen, ich gucke mir das Ganze von außen an, warte einfach ab, wer den Kampf gewinnt und dann bin ich der Nächste, der um den Titel kämpfen darf. Aber wir wissen, wie es in der UFC funktioniert. Das geht meistens nicht auf. Du musst aktiv bleiben, im Gespräch bleiben, damit du Titelkämpfe bekommst. Und ja, ein beeindruckender Sieg gegen Michael Johnson würde seine Titelambitionen nur noch unterstreichen. Er muss dieses Risiko eingehen. Ist mein absoluter Lieblingskämpfer, Hakan Diaz. Diese Sperre lässt sich mit Plug in Holler umgehen. Okay, da geht es wieder um die Möglichkeit, wie man die UFC in Deutschland auf illegalen Streams oder ja Torrents oder so sich reinziehen kann. Ja, da gibt es tausende Möglichkeiten. Das kann man hier an der Stelle auch mal sagen. Also wenn ihr keinen Bock habt, dafür Geld zu bezahlen, es gibt so viele Streams, Torrents, alles Mögliche. Wenn ihr da mal eine halbe Stunde mit Google ja, verbringt, dann werdet ihr genügend Möglichkeiten finden, um in Deutschland die UFC for free zu gucken. Und die Qualität ist meistens auch nicht so schlimm. Also vor allem, wenn ihr nicht live gucken wollt, also da gibt es wirklich tausende Möglichkeiten, das Ganze auch auf Seiten zu machen, die dich nicht vollballern mit irgendwelchen Werbescheiß oder irgendwelchen Viren, die man sich dann da irgendwie aufspielen kann. Also von daher, sucht da mal ein bisschen auf Google rum und da werdet ihr mit Sicherheit fündig. Oder Twitter ist auch immer eine gute Möglichkeit, Streams zu finden, einfach mal fragen. Ja, da gibt es genügend Möglichkeiten. Was haben wir sonst noch hier? Auf Datsun kommt ja auch nichts mehr, wird hier gerade gesagt. Keine Ahnung, ich verfolge das Ganze nicht. Isustar, was machen wir denn jetzt mit Holloway und dem Rest der Featherweight Division? Das ist eine gute Frage. Natürlich, sollte Jose Aldo jetzt wirklich die Segel streichen und die UFC verlassen, wie gesagt, ich glaube da noch nicht so dran, dann hat man das Problem, dass Max Holloway so richtig eigentlich keinen Gegner gerade hat, denn Frankie Edgar ist beschäftigt. Du hast Jeremy Stephens, ja, der eben gegen Frankie Edgar kämpft und der eigentlich für uns so herbeigesehnte Kampf zwischen Holloway und Aldo würde dann erstmal ausfallen. Jetzt gucke ich mal die Rankings an, also keine Sorge, wenn es hier gerade da. Okay, natürlich, man könnte sich überlegen, ob man dann wirklich den Pettis-Holloway-Kampf bookt. Würde mir sehr gut gefallen, ja. Oder ob man wartet, wie der Kampf zwischen Lamas und BJ Penn ausgeht. Vielleicht kann man da dann, sollte Penn gewinnen, was ich sehr bezweifle, aber sollte BJ Penn gewinnen, könnte man so ein hawaiianisches Duell auf die Beine stellen, aber das macht für mich keinen Sinn. Sollte Jose Aldo wirklich aufhören, wäre, glaube ich, für mich der am interessantesten erscheinende Kampf Max Holloway gegen Anthony Pettis. Also von daher gibt es für Max Holloway da noch die Möglichkeit, einen Kampf zu bestreiten. Ich weiß aber auch ein Fighting, aber das kann ich nicht mehr. Okay, hier geht es weiterhin um die illegalen Streams. Dann gucke ich mal auf Facebook. Jens hat was geschrieben. Hi Ricky, hallo Jens. Ich denke auch, dass Conor gegen Alvarez verliert. Dann hätte er noch seinen Featherweight-Titel, aber Aldo ist dann wohl nicht mehr da als Nummer 1-Contender. Wie gesagt, ich bezweifle das, dass Jose Aldo wirklich aufhört. Ich kann mir aber vorstellen, dass die UFC... nee, also wenn Aldo nicht aufhört, glaube ich schon, dass wir Aldo gegen McGregor 2017 sehen. Und sollte Aldo aufhören, dann muss eigentlich der Kampf gegen Max Holloway zustande kommen. Wobei man auch abwarten muss, ob Conor McGregor wirklich in der Featherweight Division bleiben kann. Ja, da gibt es ja auch immer das Problem mit dem Weight Cut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die UFC dann sagt, oder dass Conor McGregor und sein Team dann sagen, wir schaffen diesen Weight Cut nicht mehr, wir gehen ins Lightweight. Ja, es wäre für ihn natürlich ein bisschen blöd, wenn er den ersten Kampf in der Lightweight Division ja gleich verliert und dann wäre es auch noch ein Titelkampf. Dann ist es schwierig. Vielleicht würde er dann noch einmal versuchen, in der Featherweight Division anzutreten, um sich einfach im Gespräch zu halten, dann den Titel unter Umständen zu verteidigen und dann vielleicht ja wieder zurück ins Lightweight. Mit Conor McGregor gehen dir die Optionen nie aus. Conor McGregor könnte, also man hätte auch für New York, was weiß ich, Conor McGregor gegen meine Oma ankündigen können und das Ding verkauft sich wie warme Semmeln. Man hat so viele Möglichkeiten mit Conor McGregor, dass man sich fast keine Sorgen machen muss, ob er einen Kampf gewinnt oder verliert. Was haben wir jetzt sonst noch hier? Eher kommt Aldo hoch als Conor runter. Das ist auch noch eine Option, ja. Jose Aldo, da gab es ja diesen Tweet, kurz nachdem bekannt wurde, dass Aldo, dass Conor McGregor gegen Eddie Alvarez antritt, gab es ja diesen Tweet von Jose Aldo, dass er Conor McGregor jagen wird und ins Lightweight hochgehen wird. Da hat sich mittlerweile herausgestellt, dass dieser Tweet nicht von Jose Aldo selbst verfasst wurde, sondern von irgendeinem Social-Media-Heini, der eben für Jose Aldo den Twitter-Account betreut. Der wurde mittlerweile entlassen, der Tweet wurde mittlerweile gelöscht. Also es ist wohl so, dass Jose Aldo schon immer mal wieder mit diesem Gedanken gespielt hat, in die Lightweight Division hochzugehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da Probleme bekommt. Von der Größe, von der Schnelligkeit, von der Power. Es wäre interessant, Jose Aldo da zu sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in der Featherweight Division besser aufgehoben ist. Ist schwer zu sagen. Er wird nicht jünger, ja, hat schon viele Kampfrunden auf seinem Buckel. Aber ich hätte auch damit kein Problem. Ja. Jose Aldo gegen Conor McGregor in der Lightweight Division, sehr gerne. So, was haben wir hier jetzt noch bei YouTube? Kam noch was. Wirst du ihn vermissen? Moment mal, da kam eine ganze Menge. Martin, es ist nicht kostenlos. Man zahlt weiterhin die 25 Euro für Pay-Per-View und schaut es auf UFC.tv. Okay, ja, UFC. Teil von MMA. Also hier gibt es gerade die Meldung, dass Gabriel Gonzaga in den Ruhestand getreten ist, aufgehört hat. Ja gut, das ist natürlich eine Meldung, die mich jetzt nicht so tangiert. Also, ja, Gabriel Gonzaga war mal eine Nummer, ist aber schon viele Jahre her. Also mich persönlich hat Gabriel Gonzaga in den letzten Jahren nicht mehr vom Hocker gerissen. Deswegen, ja, wenn er die Möglichkeit hat und ja schon zurücktreten kann, bei vielen Kämpfern ist ja noch so ein bisschen das Problem, dass die Kohle einfach auch nicht reicht, um rechtzeitig aufzuhören. Wenn er die Möglichkeit hat, dann bin ich froh für ihn, dass er das jetzt in Anspruch genommen hat, dass er aufhört. Denn ich erinnere mich an den Crow-Cop-Kampf, als er wirklich hart gelitten hat. Also das waren schon extreme Treffer, die Gonzaga da einstecken musste. Dann hier, Conor wird nicht verlieren. Er will Geschichte schreiben im MMA und er wird bei UFC 205 Geschichte machen, schreibt der Döpp. Ja, ich gebe dir im Prinzip natürlich recht, dass er Geschichte schreiben will. Aber es wird halt sehr schwer für Conor McGregor gegen Eddie Alvarez zu gewinnen. Allerdings kann man es nicht ausschließen. Also Eddie Alvarez ist, wie gesagt, von den anderen Optionen, die da im Raum standen, für mich die beste Variante für Conor McGregor in der Lightweight Division den Titel zu gewinnen. Also ich schließe beide Möglichkeiten nicht aus, aber wenn ich mich festlegen müsste, habe ich ja vorhin schon gesagt, Eddie Alvarez wäre dann mein Pick. Döpp, Hat zwar nichts mit 205 zu tun. Übrigens, das muss überhaupt nicht hier mit diesen Themen zu tun haben, die ich in der Überschrift erwähnt habe. Ihr könnt natürlich zu allen Themen Themenvorschläge bringen und Fragen stellen. Also lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, dass da oben jetzt Press Conference und Idol Retirement steht. Döpp schreibt, hat zwar nichts mit 205 zu tun, aber glaubst du an GSP bei 206 und Ronda bei 207 oder ist das eher Wunschdenken? Also all das, was ich so mitbekomme, ist, dass Ronda Rousey gegen Amanda Nunes bei UFC 207 sehr, sehr wahrscheinlich ist. Also damit kann man vielleicht noch nicht 100% rechnen, aber es sieht sehr, sehr stark danach aus, dass Ronda Rousey am 30.12. zurückkehren wird in den Oktagon und dann gegen Amanda Nunes kämpfen wird. Bei GSP ist es ein bisschen schwierig, denn ich persönlich bin noch nicht so richtig durchgestiegen, ob er jetzt hier momentan versucht, einfach seine Sponsoren bei Laune zu halten oder ob er wirklich zurückkommen will. Denn was mich ein bisschen wundert, ist, dass die UFC mehr oder weniger sagt, ja, mal ganz locker bleiben. GSP möchte eigentlich gar nicht zurückkehren. Er hat schon seit 3 Jahren gesagt, dass er immer wieder über ein Comeback nachdenkt. Ja, wenn er kämpfen will, finden wir eine Möglichkeit. Das ist so die UFC-Seite, die man hört. Dann hört man GSP, der sagt, ich möchte auf jeden Fall wieder kämpfen. Ich habe der UFC auch Bescheid gesagt, dass ich kämpfen möchte, aber ja, sie rufen bei mir nicht an, sie melden sich nicht, aber ich bin bereit, ich möchte kämpfen. Es gibt mehrere Varianten, was da aktuell passieren könnte. Zum einen könnte es sein, dass die UFC nicht bereit ist, GSP die Kohle zu zahlen, die GSP gern hätte. Denn auch GSP ist einer der Kämpfer, die natürlich sagen, hey, als ich damals meinen Vertrag unterschrieben habe, konnte ich noch Sponsoren haben, musste nicht diesen ekelhaften Fightkick von Reebok tragen. Und jetzt wurde mir die Möglichkeit genommen, mir fehlt sozusagen Geld, mit dem ich gerechnet habe. Ich möchte, dass ihr meinen Vertrag aufwertet, so dass meine Verluste, ja, meine Werbeeinnahmen durch einen besseren Vertrag aufgefangen werden. Und die UFC versucht GSP praktisch unter Druck zu setzen, indem sie immer wieder in der Öffentlichkeit behauptet, oder Dana White ist es im Prinzip nicht die UFC, ist es Dana White, der dann immer wieder behauptet, nee, er möchte eigentlich gar nicht zurückkehren. Er redet davon schon seit 3 Jahren, aber kommt nie zurück. Und man möchte ihn damit in eine Ecke drängen, dass er irgendwann sagt, so, leck mir Marsch, ich komme jetzt zurück, egal was es für Einbußen für mich hätte. Die Überlegung gibt es. Und dann ist es auch so, dass GSP ja mit einigen Sponsoren neue Verträge schließen möchte. Ja, also sprich, es laufen ein paar Verträge aus mit Sponsoren, die GSP unterschrieben hat, als er eben noch der große UFC-Champion war. Jetzt ist er das nicht mehr. Und um weiterhin diese lukrativen Werbeverträge aufrechterhalten zu können, könnte es sein, dass er jetzt praktisch ja immer wieder so ein Comeback andeutet, dann den Vertrag irgendwie zustande bekommt mit Under Armour oder was auch immer dann doch nicht ins Oktagon zurückkehrt. Also das sind so die 2 Standpunkte, die man immer wieder hört. Denn es ist merkwürdig, dass die UFC nicht Nägel mit Köpfen macht. Er hat jetzt, also GSP hat jetzt letzte Woche 2 USADA-Tests über sich ergehen lassen müssen. Ja, er ist ja im Pool und es würde auch alles darauf hindeuten, dass er in Toronto kämpfen kann. Wenn er wirklich zurückkommen möchte, behaupte ich, wird er in Toronto kämpfen. Ja, also wenn er nicht in Toronto auf der Card steht, möchte, dann liegt es an GSP. Ich glaube nicht, dass die UFC sich gegen GSP stellt. Das glaube ich einfach nicht. Sie lassen ihn nicht ziehen. Also er würde auch nicht zu Bellator gehen können oder so. Das weiß die UFC, dass er dafür ein zu wichtiger Kämpfer ist für die UFC. Er ist halt einfach ein absoluter Pay-Per-View-Draw und die Möglichkeit würde sich die UFC nicht nehmen lassen, GSP in Toronto auf die Karte zu stellen. Es geht letzten Endes ums Geld. Die Frage ist nur, um welches? Geht es um GSPs Geld, der irgendwie neue Sponsoren an Land ziehen möchte? Oder geht es um die Kohle der UFC, die nicht bereit sind, den Vertrag zu verbessern? Obwohl sie es eigentlich könnten. Sie haben so viel Pay-Per-View-Geld verdient wie noch nie. Also dieses Jahr wird auch wieder astronomisch werden für die UFC. Ist genug Geld da. GSP hat immer Geld reingebracht. Man könnte sich immer auf GSP verlassen. Also eigentlich ist Dana White verdammt dazu, GSP seine Wünsche zu erfüllen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wie viele Titelwechsel prognostizierst du für den Rest des Jahres? Okay, also wir haben 204 mit Bisping gegen Hendo, da würde ich sagen, bleibt der Titel bei Bisping. Bei 205 würde ich aktuell tippen Alvarez und Jędrzejczyk, also auch da bleiben die Titel beim Titelträger. Dann kommt 206, was könnte man denn da für einen Titelkampf erwarten? ich muss jetzt mal auf die Rankings gucken. Also Cruz gegen ja, Dillashaw oder wie heißt er? Ich komme hier auf den Namen. Cody Garbrandt ist natürlich eine Möglichkeit. Ich würde tippen, dass Cruz den Titel. Also ich denke, die UFC geht eher auf Cruz gegen Garbrandt aktuell. Das glaube ich momentan, obwohl ich Dillashaw den Titelkampf eher geben würde. Und dann würde ich denken, dass Cruz Garbrandt besiegt. Also auch da kein Titelwechsel. Demetrius Johnson wird seinen Titel nicht gegen den Tough-Gewinner verlieren. Conor McGregor wird im Featherweight den Titel nicht verteidigen. Eddie Alvarez habe ich schon gesagt. Tyron Woodley gegen Stephen Thompson. Oh ja, das ist eine interessante Nummer. Da würde ich aktuell auf Stephen Thompson setzen. Also hätten wir einen Titelwechsel. Das ist jetzt einfach nur so, ja, aus der Hüfte geschossen. Cormier wird dieses Jahr nicht mehr kämpfen. Miocic wird dieses Jahr nicht mehr kämpfen. Obwohl Cormier könnte noch sein, dass er vielleicht gegen Rumble kämpft Ende des Jahres. Müssen wir mal abwarten. Amanda Nunes gegen Ronda Rousey. Da würde ich auf Rousey tippen. Also ich sag mal, zwei Titelwechsel erwarte ich für 2016. Zwei Titelwechsel. Dann gucke ich mal hier auf Facebook noch kurz vorbei und dann beenden wir diesen ersten Livestream. Sage ich noch gleich was dazu. Der Jens schreibt, oder warte mal, erstmal der Ronny, ja, kommt Aldo, eine Hochgehe. Außerdem fand ich gestern, dass Conor massiv aussah bei der PK im Verhältnis zu Alvarez, Schultern vor allem. Also hier geht es um die Statur. Ja, Conor McGregor ist von der Größe her, beide werden ja aber auf der UFC-Seite mit derselben Größe angegeben. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie groß. Aber ich glaube auch, dass Conor McGregor als Eddie Alvarez, aber von der Masse könnte das täuschen. Da würde ich eher tippen, dass der gute Eddie Alvarez ein bisschen mehr Masse auf die Waage bringt, gerade außerhalb des Trainingscamps. Jens schreibt, falls Conor doch gewinnt und Aldo dann noch da ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann eigentlich zu dem Rückkampf kommt und sollte McGregor auch den noch gewinnen, will er bestimmt auch nochmal den Welterweight-Champion herausfordern, mein Gott, um drei Titel zu halten und das Chaos wäre perfekt. Ja, mein Chaos war gerade auch perfekt. Also das mit diesen drei Screens vor mir, das ist noch ein Problem. Wir müssen das eindünsten. Aktuell sieht es dann jetzt doch wieder eher so aus, dass Facebook und YouTube das Rennen machen. Wie gesagt, ich sage gleich noch was dazu. Ja, also es gibt extrem viele Varianten, was für Conor McGregor anstehen könnte, sollte er wirklich den Titel gewinnen bei 205. Aber wir müssen erstmal abwarten, was seine Ankündigung ist. Zum einen, bleibt er fit, ist auch nochmal so eine Frage. Und natürlich ist USADA in den heutigen Zeiten auch immer wieder ein Thema. Nicht, dass ich Conor McGregor Doping unterstellen möchte, aber ihr wisst, wie es ist. Es ist immer irgendwie genau dann, oder Leute werden dann immer positiv getestet, wenn wir es am wenigsten erwarten, beziehungsweise wenn es am wenigsten passen würde. Ja, also wie toll wäre es gewesen, wenn Brock Lesnar diesen Kampf gegen Mark Hunt clean gewonnen hätte und er unter Umständen Ende des Jahres nochmal einen zweiten Kampf für die UFC bestreiten könnte. Aber dazu kommt ja jetzt leider nicht. So, das war's mit dem ersten Stream. Wie gesagt, für mich mit diesen drei Screens definitiv einer zu viel. Ich muss mich da auf zwei Plattformen in Zukunft beschränken. YouTube ist auf jeden Fall immer dabei. Es sind immer viele Leute auf YouTube, also für meine Verhältnisse. Ja, ich weiß schon, da gibt es jetzt hier andere Vögel, die haben natürlich mehr Leute, die auf YouTube zugucken. Aber für meine Verhältnisse bin ich zufrieden damit, dass hier 13 Leute live auf YouTube zuhören. Finde ich großartig. Periscope, auch da vielen Dank. Aber für mich ist, glaube ich, das Problem bei Periscope, dass die Fragen weg sind. Ja, also du siehst sie nur ganz kurz und dann verschwinden sie im Nirgendwo. Und das ist blöd für mich. Da komme ich durcheinander. Facebook hat mir auch gefallen. Am Anfang war keiner da, aber zum Schluss dann immerhin drei. Also könnte es sein, dass ich in Zukunft Facebook und YouTube bediene. Folgt mir auf jeden Fall auf @RickyMMA. Das ist wirklich für mich mein, ich sag jetzt mal, Kerngeschäft. Ja, das ist natürlich der falsche Ausdruck dafür. Denn ich verdiene damit kein Geld, aber das macht mir am meisten Spaß. Immer mal wieder so ein paar News, die ich irgendwo mitbekomme, zu posten. Und wenn euch die News gefallen, ruhig ein Like da lassen, retweeten. Das Gleiche geht natürlich auch für Facebook, wenn ihr da dann die Nachrichten lest. Ich pushe ja die Twitter-Nachrichten auch auf Facebook rüber. Teilen, liken, das hilft alles. Und wie gesagt, Ich werde versuchen, das Ganze noch ein bisschen professioneller zu gestalten, als es jetzt heute der Fall war, aber ich möchte das häufiger machen. MMA Radio ist nicht am Ende oder sonst irgendwas, ja. Aber jetzt versuchen wir das Ganze mal mit Ricky MMA. Und das Ziel ist klar, bis zum Ende des Jahres 150 Follower mit dem Ricky MMA Account, ohne irgendwelche gekauften Follower natürlich mit einzubeziehen, ja. Aber man weiß ja nie, was da noch die Zeit bringt. Nee, ich möchte mir keine Follower kaufen oder so. Ich weiß, dass mehr Follower ja natürlich zur Folge haben, dass mehr Leute auf einen aufmerksam werden. Aber ja, es ist auch scheiße, wenn die Leute dann auf dein Twitter-Profil klicken und gucken dann, wer folgt eigentlich diesem Ricky. Und auf einmal sehen sie, ja gut, das sind 600 Accounts aus der Ukraine. Das kommt uns ein bisschen ukrainisch vor. Ja, also wie gesagt, das Ganze werden wir in Zukunft ein bisschen wieder verdünnen. Und Facebook und YouTube heißen, glaube ich, da meine Plattformen, die ich bedienen möchte. Haltet euch mal nächsten Donnerstag 17.30 Uhr frei, denn ich gehe davon aus, dass ich das Ganze dann nochmal machen werde. Und natürlich, hier gleich noch der Hinweis, die Countdown-Show vor UFC 204 wird es natürlich auch wieder geben. Samstags dann so 21 Uhr, 20.30 Uhr. Instant Reaction wird es auch wieder geben. Aber am wichtigsten, @RickyMMA. Ich danke euch fürs Zugucken, fürs Zuhören, wie auch immer. Feedback, Feedback, Feedback. Tschüss. Muss ich gucken, wie mir hier alles beendet. Denn das ist das Nächste, wenn du so ein